Hi, our wonderful friends all over the globe. Hallo, unsere wunderbaren Freunde überall auf der Welt. Three happy good mornings to you. Einen dreifachen fröhlichen guten Morgen wünsche ich euch. Now, after Peter is convincing them that the seed is eternal, it's not about you, it's all about him. Nachdem Petrus sie überzeugt hat, dass der Same ewig ist, dass es nicht um sie geht, sondern nur um ihn. Look what comparison he brings. Schau, welchen Vergleich er anführt. For humans, human beings are frail and temporary like grass. Vers 24, denn die Menschen sind zerbrechlich und vergänglich wie Gras. And the glory of man fleeting. Und die Herrlichkeit des Menschen kurzlebig. Well, you know, that's why Debbie bought me a very wonderful face cream. Deshalb hat Debbie mir eine ganz wunderbare Gesichtscreme gekauft. I said, sweetheart, I don't need this, I don't like this, I've never had this in my life. Ich sagte, Liebling, das brauche ich nicht, ich mag das nicht, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. But my glory is fleeting, she discovered some wrinkles. Aber meine Herrlichkeit ist vergänglich. Sie entdeckte ein paar Fältchen. You know, fat people have an advantage. They don't have wrinkles in the face. Dicke Menschen haben den Vorteil, dass sie keine Falten im Gesicht haben. But she found wrinkles. Aber sie hat Falten entdeckt. I said, hey, listen, baby, I'm in my 60s. I'm fine. Und ich sagte, hey, hör zu, Baby, ich bin in den 60ern. Mir geht es gut. You know, it's Peter makes this comparison here, why? Petrus macht diesen Vergleich hier, warum? Because look what he said, he says, you've been born again by an eternal seed that it's indestructible. Schau, was er sagt. Ihr seid durch einen ewigen Samen wiedergeboren worden, der unzerstörbar ist. Don't look at your weakness, at your frailty. Seht nicht auf eure Schwäche, auf eure Gebrechlichkeit. Don't look at how you are getting weaker. Look how the word of God is powerful in you. Schaut nicht darauf, wie ihr schwächer werdet. Schaut, wie das Wort Gottes in euch mächtig ist. Look the whole statement together. Schauen wir uns die ganze Aussage zusammen an. First, he's trying to convince them that the eternal seed is inside of you. Erstens versucht er, sie davon zu überzeugen, dass der ewige Samen in ihnen ist. And that can't be destroyed. Diese kann nicht zerstört werden. And then he says, human beings are frail, they're temporary, they're like grass. Dann sagt er, dass die Menschen zerbrechlich und vergänglich sind wie Gras. The glory of man is fleeting. Die Herrlichkeit des Menschen ist flüchtig. Like the blossoms of the field. Wie die Blüten auf dem Feld. The grass dries and withers and the flowers fall off. Das Gras verdorrt und verwelkt und die Blumen fallen ab. He wants us to be reminded that this is how our natural human life is. Er möchte uns daran erinnern, wie unser natürliches menschliches Leben ist. Nothing enduring, nothing lasting, everything comes to an end one day. Nichts hat Bestand, nichts ist von Dauer, alles ist eines Tages vorbei. You can have as many plastic surgeries as you want. You are going to the grave with your silicones. Du kannst so viele Schönheitsoperationen haben, wie du willst. Du wirst mit deinen Silikonen ins Grab gehen. It's still all fleeting. It's coming to an end. Es ist trotzdem alles vergänglich, es geht zu Ende. Then he brings this beautiful divine but into here. Dann fügt er dieses wunderschöne göttliche aber ein. And you guys know how much I love the divine buts. Und ihr wisst ja, wie sehr ich die göttlichen aber liebe. But the word of the Lord endures forever. Aber das Wort des Herrn währt ewig. And this is the word that was announced to you. Und dies ist das Wort, das euch verkündet wurde. You see, every single day we need to make a single choice. Jeden einzelnen Tag müssen wir eine einzelne Entscheidung treffen. Do we have more faith in the natural things around us that we see that are all temporary and passing away? Glauben wir mehr an die natürlichen Dinge um uns herum, die wir sehen, die alle vorübergehend sind und vergehen? Or in the eternal word of God that has been planted inside of us. Oder an das ewige Wort Gottes, das in uns gepflanzt wurde. That will endure forever. Welches ewig Bestand hat. See, if Jesus said to me, I am saved, that means I am saved forever. Wenn Jesus zu mir sagt, dass ich gerettet bin, bedeutet das, ich bin für immer gerettet. If Jesus said to me, my future is in heaven, that means my future is in heaven. Wenn Jesus zu mir sagt, dass meine Zukunft im Himmel ist, ist, bedeutet das, meine Zukunft ist im Himmel. If Jesus said, I have the DNA that he himself had, then I have the DNA that he himself had. Wenn Jesus sagt, dass ich die gleiche DNA wie er selbst hat, dann habe ich die gleiche DNA wie er selbst. But so many of us, we never live by the power of God and the power of the word of God. Aber so viele von uns leben nicht in der Kraft Gottes und in der Kraft des Wortes Gottes. Because we believe way more in what we see and what's passing away than in the invisible eternal seed inside of us. Weil wir viel mehr an das glauben, was wir sehen und was vergeht, als an den unsichtbaren ewigen Samen in uns. If you study church history, wenn du Kirchengeschichte studierst, you can study ancient or modern church history. It's the same thing. Du kannst alte oder moderne Kirchengeschichte studieren. Es ist das Gleiche. You will find out something that is very, very, very clear. Wirst du etwas herausfinden, das sehr, sehr deutlich ist. That nobody ever walked in the constant supernatural. Niemand ist jemals dauerhaft im Übernatürlichen gewandelt. Who did not live by this divine but here. Der nicht nach diesem göttlichen Aber lebte. Everything around me might be falling apart. Alles um mich herum könnte auseinanderfallen. Everything might look like the flowers of the field, they're all dying. Alles mag aussehen wie die Blumen auf dem Feld, sie sterben alle. But I believe in the eternal word of God. Aber ich glaube an das ewige Wort Gottes. I believe in the finished work of the cross. Ich glaube an das vollbrachte Werk des Kreuzes. I firmly believe that what he said is the truth and that will endure forever. Ich glaube fest daran, dass das, was er gesagt hat, die Wahrheit ist und für immer Bestand haben wird. You know, we have to stop looking at our fragility and the fragility around us. Wir müssen aufhören, auf unsere Zerbrechlichkeit und die Zerbrechlichkeit um uns herum zu schauen. We have to stop putting so much attention on all the temporary things that always try to get our attention. Wir müssen aufhören, all den vergänglichen Dingen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, die immer versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. And we have to put our focus on the eternal word of God planted deep inside of our spirit man. Wir müssen unser Augenmerk auf das ewige Wort Gottes richten, das tief in unserem Geist eingepflanzt ist. It will endure forever. Es wird für immer Bestand haben. When the world has come to an end, the word of the Lord is still standing firm. Wenn die Welt zu Ende ist, wird das Wort des Herrn immer noch Bestand haben. There are some of you listening to this right now. Es gibt einige, die jetzt zuhören. For you, it feels like your world is coming to an end. Für euch fühlt es sich an, als ginge eure Welt zu Ende. You know why? Wisst ihr warum? Because you have stopped believing in the eternal power of the word of God. Ihr habt aufgehört, an die ewige Kraft des Wortes Gottes zu glauben. God has given you a promise and you've stopped believing in its eternal power. Gott hat euch ein Versprechen gegeben und ihr habt aufgehört, an seine ewige Kraft zu glauben. Pick it up again. Greift es wieder auf. Believe it again. Glaubt wieder daran. Say, this is the truth that I believe in. Sagt, das ist die Wahrheit, an die ich glaube. See you tomorrow. Bis morgen.